In Husum war Deichpott und ich war nicht da. Fallerie, kein Fallerer. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 104. Hey, du. Ja, genau du. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich dich und alle anderen meiner Hörerschaft meist mit ihr anrede? Gerade eben noch mit Moin, liebe Freunde und ihr hört. Als stünde ich auf einer Bühne und spräche zu einer Gruppe Zuhörender. Absurde Vorstellung eigentlich, denn wer hört als Gruppe Podcast? Hey, was machen wir heute Abend? Lass uns grillen, kuscheln, kiffen und dabei Podcast hören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Podcasts anders als allein hört, aber hey, jeder Jack ist anders. Nichtsdestotrotz spreche ich im Moment konkret zu dir. Mutmaßlich nicht nur, aber definitiv zu dir. Insgesamt zwar zu allen potenziellen HörerInnen, aber das individuell einzeln. Klingt kompliziert, ist aber so. Wie auch immer ist ihr ansprechungstechnisch die Mehrzahl von du, sonst wär's ja sie. Und darum versuche ich's mal mit du. Ernsthaft vorstellen, dass jemand, der sich dies hier anhört, definitiv auf einem sie beharren würde, will ich mir ohnehin nicht. Zumal es auch ein ganz anderes Abstandsgefühl ist, zu einer bestimmten Person zu sprechen, anstatt zu einer Gruppe. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie ich da überhaupt drauf komme. Neulich las ich auf Twitter einen Tweet von Frau Müller, @radio machen, dass sie, Zitat, eine Allergie gegen Bürokratie und Blutleere in der Sprache habe. Sie möchte für mehr Alltagssprache im Audiojournalismus werben und ihr geht es um, Zitat, um eine Sprache, die anschaulich, sinnlich konkret sagt, was gemeint ist, ohne bürokratische Fachbegriffe auskommt, mit Substantiven spart. Einfach weil das packender ist und einfacher zu verstehen beim Hören. Zitat Ende. Recht hat sie, größtenteils, wie ich finde. Jetzt vermischst du vielleicht Konservenradio mit echtem Radio, also du, nicht Frau Müller, und fragst dich, warum ich dann so kompliziert schreibe. Zumindest bezogen auf das, was ich ablese und nicht Lavalierschrittiere. Gute Frage. Ich bin kein Audiojournalist und mache kein echtes Radio, sondern Podcast, in dem ich manchmal nur so tue, als ob. Und weil ich gern mit Worten spiele und beim Vorschreiben ausreichend Zeit habe, einen Satz genau so vorzubereiten, wie er mir für diesen Zweck richtig vorkommt. An dieser Stelle müsste ich von Kunst sprechen, was auf meinen Podcast bezogen zugegebenermaßen schon ein hochtrabender Begriff wäre. Aber da ist ein Bild in meinem Kopf. Das heißt, ich will etwas sagen, was du genau so verstehen sollst. Das nenne ich jetzt Bild. Mein Bild soll in deinen Kopf, so dass du nachher eine exakte Bildkopie im Kopf hast. Dazu verwende ich Worte und Sätze, aber was ich mit Worten aus meinem Kopf in deinen transportieren will, wird ja nicht nur durch die Worte oder Sätze allein bestimmt. Satzbau, Wortwahl, die Art der Aussprache, sprich das Gesamtensemble entscheidet, sofern ich alles richtig mache, darüber, dass du letzten Endes verstehst, was ich sagen will, selbst wenn ich es vielleicht mit meinen Worten gar nicht oder was ganz anderes sage. Stichwort Ironie. Darüber kann ich mir beim Schrittier-Improvisieren keinen Kopf machen. Da bin ich mit Atmen beschäftigt, bin von alles und jedem abgelenkt und muss auf den Weg achten. Auch ist da immer diese Atmo, auf die ich keinen Einfluss habe, die in deinem Kopf, aus meinem Bild, endgültig ein Puzzle macht, wobei sie bildlose Atmo-Puzzleteilchen mit deinen Bildern bedruckt und Lücken mit deinen Bildern ausfüllt. Oder auch nicht. Sofern du fantasielos wärst, was ich mir jedoch bei niemandem in meiner Hörerschaft vorstellen mag. Egal. Vielleicht ändert das, darüber nachgedacht zu haben, bezogen auf mein Schreiben trotzdem was, auch wenn ich die falsche Zielgruppe bin. Du wirst es gegebenenfalls hören. Von Zeit zu Zeit sollte man gegebenenfalls mal die Wohnung entrümpeln. Die einen machen das regelmäßig im Rahmen eines Wohnungswechsels, ich bin jedoch mehr der eigentumverwurzelte Typ. Und so haben sich 4 Generationen Kram angesammelt. Was sich im Keller oder auf dem Dach entrümpelungstechnisch als schwierig und körperlich anstrengend erwiese, sollte sozial-medial wesentlich leichter fallen. Etwas mehr als 13 Jahre Twitter. Da haben sich nicht nur einige Follower angesammelt, auch ich bin vielen gefolgt. Aber werden diese Accounts noch aktiv betrieben? Lesen meine vermeintlichen Follower noch mit? Um diese Frage zu beantworten, habe ich zunächst meinen Account mit einem Schloss versehen und dann darum gebeten, mir binnen 2 Tage ein Lebenszeichen zu senden. Dabei ließ ich durchblicken, dass nicht antwortende Accounts danach aus der Followerliste fallen. Das Ergebnis war, ich sag mal, interessant. Ein Großteil der Leute, die ich persönlich kenne, meldeten sich erwartungsgemäß. Einige, von denen ich es eigentlich erwartet hätte, nicht. Und überraschenderweise meldeten sich auch Leute, von denen ich es eher nicht gedacht hätte. Wie angekündigt, bereinigte ich nach Ablauf der Frist meine Followerliste und so dezimierte sich die Anzahl meiner Follower um gute 70%. In diesem Zug nutzte ich die Gelegenheit, die Liste derer, denen ich folge, anzupassen. Übrig blieb eine recht schlanke Zeitlinie und damit mehr Zeit für andere Dinge. Selbstverständlich ist mir bewusst, dass diese 2-Tages-Frist gegebenenfalls recht eng bemessen war und dass Menschen Besseres zu tun haben, als fortwährend Twitter auf merkwürdige Bitten meinerseits zu kontrollieren. Aber dafür gibt es Follower-Anfragen. Naja, theoretisch, obwohl eine Person dieses Feature tatsächlich erfolgreich nutzte. Ein kleiner Nebeneffekt des Schlosses ist, dass ich Tweets von Leuten, die mir nicht folgen, nicht mehr kommentieren kann. Den nenne ich ab jetzt Hashtag mir nix, dir nix Effekt. Auch das spart Zeit. Eine Ressource übrigens, die im letzten Lebensdrittel gefühlt stärker abnimmt als zuletzt. Seither sind einige Tage ins Land gegangen. Anfangs wunderte ich mich noch ein wenig, wenn ich das Handy in die Hand nahm und feststellte, dass es keine neuen Tweets gab. Das hat sich mittlerweile gelegt. Stattdessen schaue ich auch weniger drauf. Christian aka Oboman ist unter anderem in der Geocaching-Szene für seinen Podcast Spielbrett Erde bekannt. Neulich haben Palk vom Geogedöns und er eine Gemeinschaftsepisode gemacht, die in beiden Podcasts erschien. Es ging um das Erkennen ehemalig verfasster Logs und die Zuordnung zum jeweiligen Cache. Dazu hatte ich Christian einen kurzen Kommentar geschrieben, den er in der darauffolgenden Episode verlas. Bezugnehmend darauf erbat er sich einen weiteren erläuternden Kommentar, einer Bitte, der ich gern nachkam. Gut, vielleicht ist das ein wenig eskaliert, denn mein Audiokommentar war schon nicht gerade kurz geraten. Wer's hören mag, findet die entsprechende Episode unter spielbretterde.wordpress.com /2022/08/11/SBE-072-Spielplätze. Darin setzt sich Christian hörenswert mit dem Thema Geocaches auf Spielplätzen auseinander. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die unerwartet große Bühne. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ach, was waren das noch Zeiten damals als Kind, als wir in den Wiesen spielten, im grünen Gras lagen und Mutter mich wegen der Grasflecken in der Kleidung scholt. Lang, lang ist's her. Die Sonne brennt unbarmherzig auf die Erde, allenthalben verdorrter Klee, verdorrte Halme und verdorrtes Moos. Es hat seit Tagen nicht geregnet, und wenn, war's der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Nur im Schatten der Bäume ist noch grünes Gras, wohlgewachsen und lange nicht gemäht. Es soll so'n bisschen regnen in den nächsten Tagen, und deshalb will ich's hier und heute wagen. Hab aufgetankt den Stolz meiner Garage. Nichts stellt mein Vorhaben in Frage. Der Motor brüllt, die Messerwalze dringt tief ein. Und Staub und Pflanzenreste hüllen mich nebst Nachbarn ein. Es ist der 15.08.2022 und ich mindere das Brandrisiko meiner Wiese durch das Entfernen verdorrter Pflanzenteile. Vertikutieren nennen das die Fachleute. Das Teil dazu sieht aus wie ein Rasenmäher. Nur kratzt eine rotierende Messerwalze 5 mm tief durch den Boden und reißt das Moos raus. Das belüfte die Grasnarbe, sagen sie. Im momentanen Zustand entfernt es sie eher. Über Fräsen eines Ackers. Der Boden ist so hart, da dringen die Messer nicht gut ein. Stattdessen wird die Erde in halb Zentimeter tiefen Furchen weggekratzt und zerstäubt. mit allem, was da an Pflanzenresten hängen bleibt. »Du kannst mich kreuzweise«, sagt die Wiese, und genau so macht man das. Erst vertikofräst man die Fläche in die eine Richtung und dann um 90 Grad versetzt nochmal drüber. Gut, dass noch Corona ist. Da kann ich dabei die alten Masken auftragen, wenn ich schwitzend bei 27 Grad den Vertikutierer über das Grundstück schiebe und der Staub sich wie eine zweite Haut mit dem Schweiß auf meinem Körper verbindet. Andreas in Staubkruste auf Moossalat. Die Farbe meines breitkrempigen Strohhuts ist kaum noch zu erkennen. Pflügen und Eggen wäre die bessere Wahl gewesen. Und neu einsäen, dann müsste ich aber Rasen sprengen. Wäre das heutzutage bei Dürre eigentlich noch erlaubt? Hätte, hätte, Fahrradkette. Und während ich sinniere, treibt ein warmer, erodierender Luftzug die Staubwolke aufs Nachbargrundstück ab, wo sie im Pool und auf dem Trampolin niedergeht. Macht nichts. Wo die herkommt, gibt's noch mehr. Schicht um Schicht trägt die Maschine den Boden ab, während ich mich den Wurzeln nähere. Ich befürchte, die Messer werden die Tortur nicht schadlos überstehen. Sie müssen wohl bei Zeiten nachgeschärft werden. Durch die starken Vibrationen werden meine Hände taub. Egal. Erstmal fräsen und nachher baden. Mit einem Bierchen in der Wanne und den Strohhut auf dem Kopf wie so ein Cowboy nach dem Viehtrieb. Wie der Duke, nur fetter. Plötzlich muss ich an Bonanza und die Ponderosa denken. Und Hoss. Hoss Cartwright. Das war auch so ein Dicker, aber lustig. Dan Blocker hieß der Schauspieler. Er starb 1972 im Alter von 43 Jahren. Viel zu früh. Eine Lungenembolie infolge einer Gallenblasen-OP. Hat den Koreakrieg überstanden und unter anderem das Purple Heart gekriegt, weil er dort verwundet wurde. Aber umgelegt hat ihn ein Krankenhaus. Quasi. Naja, unglückliche Umstände, aber trotzdem. Kein Wunder, dass Ben Cartwright, also Papa Cartwright, dann auf Raumschiffkommandant umsattelte. Kampfstern Galactica. Nannte sich fortan Adama, was die Mitlebenskrise ebenso aus einem machen kann. Nur Little Joe, der jüngste Sohn, kleine Bruder, blieb in einem kleinen Farmgeschäft, aber die Pseudo-Heile-Welt-Serie hätten sie sich auch schenken können. Naja, ich werde mal die Pflanzenreste zusammenhaken und entsorgen. Bis später. Neulich? Was heißt neulich? Das kann schon eine ganze Weile her sein. Erzählte ich euch ja... ich fange anders an. Die ältere Hörerschaft erinnert sich daran, dass ich irgendwann im Urlaub mal einen Zahn locker hatte, beziehungsweise eine Krone, und dachte, na ja, da tut sich jetzt ja was. Und dann hat sich herausgestellt, dass im Endeffekt der Zahn unter der Krone mehr oder weniger durchgefault war. Und das Ganze nur noch an einem Zahnstift hing, der in der Wurzel war. Ja, und den habe ich dann im Urlaub rausgezogen. Nach dem Urlaub bin ich dann zu meinem Zahnarzt gegangen und der offerierte mir dann zwei Möglichkeiten, entweder eine Brückenkonstruktion oder ein Implantat. Weil der Zahn dahinter auch schon wurzelgefüllt ist und ich dem keine 10 bis 20 Jahre mehr gebe, habe ich mich für ein Implantat entschieden und die Wurzeln wurden gezogen, dann brauchte die Wunde ja noch eine Zeit zum Verheilen und es musste sich auch noch Knochen bilden an der Stelle, wo halt die Wurzel vorher war. Und nun war ausreichend Zeit vergangen und ich hatte letzte Woche meinen Implantationstermin. Dazu bin ich zum Kieferchirurgen gegangen, der mir auch den Zahn gezogen hatte. Das ist eine Gemeinschaftspraxis. Und der andere Kollege dort, der ist eben spezialisiert auch auf solche Implantate. Ja, und der sollte mir dann dieses Implantat setzen, was er auch gemacht hat. Ich habe mich an dem Tag morgens früh dann von K1 hinfahren lassen, weil zugedröhnt mit Narkose selber fahren, zurück später, vielleicht auch unter Schmerzen, das ist eine dumme Idee. Und mit Öffis ist das ein bisschen schlecht, darum dachte ich mir, naja, wozu hast du Kinder? Lass dich halt fahren. Und da er Zeit hatte und mich fahren konnte, wunderbar. Ich kam dann in der Praxis an und bekam meine Narkose. Vorher habe ich noch ein paar Fragen gestellt, die ich hatte. Dazu wartete ich in einem Extraraum, bis der Kieferchirurg kam, der mir dann die Spritze setzte. Oh, das war ein total tolles Gefühl. Der hat sofort den Nerv getroffen und das fühlte sich in der Spitze der oder in der Mitte der Unterlippe vorne so an, als würde mir da einer ja, ein Stromkabel dran halten. Ihr kennt vielleicht den Effekt, wenn einer mit so einem Piezo-Zünder, so einem Scherzartikel, euch so einen Schlag verpasst. Genau so war das in dem Moment in der Unterlippe, weil er halt genau den Nerv getroffen hatte. Und ich merkte auch sofort, dass die Narkose anschlug und hat dann auch so an verschiedenen Stellen gespritzt. Mit dem Erfolg, dass so ziemlich alles auf der Seite unten taub wurde. Und das war, glaube ich, auch gut so, denn danach siedelte ich dann in den eigentlichen OP um. Und dieser Raum, der war halt vorher steril gemacht worden, ist halt immer noch ein Eingriff. Wobei, wenn sich da Keime reinsetzen, ist natürlich auch alles schlecht. Da durfte ich dann Platz nehmen, wurde komplett abgedeckt. Ich bekam so ein Tuch drüber und es war jetzt gerade nicht der kühlste Raum, aber man hatte schon einen Ventilator aufgebaut. Also das war schon sehr nett. Ja, dann wurde ich halt so weit abgedeckt über Kopf und den Oberkörper, dass im Endeffekt nur noch Nase und Mundbereich und Kinn halt frei war und alles andere ist dann unter diesem Tuch verschwunden. Da lag ich dann. Und jetzt könnte ich euch eigentlich nur noch erzählen, wie sich das angefühlt hat und was ich jetzt dachte, was da passiert und wie es passiert, weil sehen konnte ich es ja nicht. Ich gehe also davon aus, so gefühlsmäßig hat er dann mit dem Skalpell das oder mit irgendwas einem ähnlichen Gerät das Zahnfleisch über der Stelle, wo das Implantat gesetzt werden sollte, aufgeschnitten. Und dann hatte ich das Gefühl, er schiebt das so ein bisschen zur Seite, also er löst das vom Knochen. Und dann war da ein schabendes Geräusch. Ich denke, er hat auf dem Hügel, der sich vorher zwischen den Wurzeln befunden hat, so ein kleines Plateau angelegt, damit er den Bohrer gerade ansetzen konnte. Dazu ist auch noch zu sagen, dass er die ganze Knochensubstanz, die er jetzt gleich rausbohren sollte, aufgesammelt hat. Also die wird quasi beim Absaugen abgefiltert, damit man, wenn ein Knochenaufbau erfolgen muss, Substanz hat, die man an dieser Stelle, wo man aufbauen möchte, einsetzen kann, damit das körpereigene Substanz ist, die dann nicht abgestoßen wird, die dann schnell einheilt. Und das passiert dann, so wie er es mir erklärt hat, folgendermaßen. Man macht da, ja, das ist jetzt nicht nur Pulver, sondern die machen da irgendwie so ein Brei draus, keine Ahnung, tun die dann an diese Stelle, wo der Knochen aufgebaut werden muss, und dann kommt dann eine Membran drüber, eine sogenannte, die nicht tierischen Ursprungs ist, aber später vollständig vom Körper resorbiert wird. Die dient dazu, dass sich diese Masse dann nicht verschieben kann, wenn nachher die Wunde zugenäht ist und man dann seitlich vielleicht auf den Knochen Druck ausübt oder auf diese Masse und die sich dann unter dem zugenähten Zahnfleisch verschiebt. Ich bin, wie gesagt, kein Kieferchirurg, ich weiß das nicht genau. Ich kann euch das halt nur so erklären oder erzählen, wie ich selber verstanden habe. Dazu kam es aber bei mir nicht. Es war so viel Knochensubstanz vorhanden und auch die ehemaligen Wurzelkanäle waren so gut verheilt. Da war ja so ein Gelpad drauf und da sollte sich das Blut drunter stauen. Habe ich damals, glaube ich, in einer anderen Konserve schon erzählt, dass da eben alles super war, knochentechnisch. Und dann fing er an zu bohren. Und er hat dann mit verschiedenen Bohrern mehrfach gebohrt. Das war so ein rumpelndes Bohren, also kein hochfrequentes Bohren, sondern so ein Langsamläufer. Zwischendrin hat er dann immer so eine Art Leere in dieses Loch gesteckt und mich gebeten, mal den Mund zu schließen, um zu sehen, ob das jetzt tief genug war. Und irgendwann war es dann soweit. Er hatte wohl das Loch fertig. Dann durfte ich mir noch ganz kurz das Implantat anschauen. Also er hat diese Abdeckung, die ich hatte, dieses Tuch kurz gehoben, dass ich drunter her spinksen konnte, was aber aufgrund des hellen Lichtes und des Abstands, in dem er es gehalten hat und meiner Brille, die ich eben nicht auf hatte, dann auch nur so ein schemenhaftes Erlebnis war. Also ich sah nur irgendwie so ein graues Ding. Naja, und das hat er mir dann reingeschraubt. Laut Röntgenbild ist es also so eine Art Feingewinde, die auf diesem Implantat drauf ist. Das schraubte er dann in dieses Loch am Schluss mit einer Art Ratsche. Ich hatte dann später danach gefragt, weil ich dann halt so ein klickendes Geräusch gehört hatte, als wir fertig waren. Dann sagte er, in der Tat ist das eine Ratsche mit Drehmoment, damit da also nichts rausreißt oder das auch einwandfrei eingedreht werden kann. Ja, ist dann schon so eine interessante Geschichte, was man da über diesen Knochenmikrofoneffekt alles hört. Gespürt habe ich null. Die Narkose war so gut, dass ich da absolut nichts mitbekommen habe. Dann hat er das Ganze noch mit einigen Stichen vernäht Und zwar jeweils immer Stich mit Knoten. Und so habe ich jetzt so eine Art Bürste zwischen den Zähnen auf der Stelle, wo das Implantat gesetzt wurde, weil da überall noch so die Fadenenden hochstehen. Wenn ich jetzt mit der Zunge dran gehe, ist es halt wie so ein bisschen Bürstenoberfläche. Abschließend wurde das Ganze noch geröntgt. Ich bekam halt Informationen, was ich jetzt in nächster Zeit darf oder nicht darf. Und dem Röntgenbild nach sah das sehr schön aus. Und dann konnte ich gehen. Ich habe noch so ein Kühlpack mitbekommen, so für die Fahrt nach Hause, weil man sollte die Stelle dann immer in den ersten Tagen noch schön kühlen. Das habe ich dann auch gemacht. Und zu Hause klang dann irgendwann die Narkose ab. Und es war kein besonders schönes Gefühl. Aber ich habe dann auch versucht, das ohne Schmerzmittel zu überstehen, was mir auch gelang. Also ganz so schlimm war es halt nicht. Und ich bin da auch, ja, was Kiefer angeht oder Zahnschmerzen, da ich komme mit sowas ganz gut klar. Ich hatte nachher ziemlich viel Druck im Kiefergelenkbereich, aber diese Art Schmerz von der Narkose kannte ich halt auch von den Extraktionen und da hat mir sehr geholfen, gegen den Schmerz immer öfter mal versuchen, den Mund zu öffnen und immer halt ein Stückchen weiter zu öffnen, weil durch diese Bewegung, die man macht, scheint sich für mich, und ich denke, das ist jetzt der falsche Begriff, das, was da drin jetzt noch irgendwie vorhanden ist an vielleicht Schmerzmittel oder das ist ja eine gewisse Flüssigkeit, die ist ja nicht sofort weg, die ist ja dann in so einer Art Depot, die sich da vielleicht wie so eine Blase festsetzt und dann drückt. Das scheint dadurch eher rauszukommen oder sich besser zu verteilen, sodass dann dieser Druck halt weggeht und dadurch auch der Schmerz wesentlich schneller nachlässt. Also wenn man nichts tut und einfach nur kühlt und die Klappe hält und möglichst den Mund nicht bewegt, dauert es erfahrungsgemäß länger. Aber vielleicht empfinde auch nur ich das so, weil, wie gesagt, ich bin da kein Fachmann von. Ich habe da nur so meine einschlägigen Erfahrungen. Ja, und am Tag später war der Schmerz eigentlich auch schon fast weg. Da hatte ich nur eine ganz leichte Schwellung im unteren Kieferbereich, also praktisch an der Seite neben dem Implantat, so in der Wange unten. Wobei, naja, bei alten Leuten, die etwas voluminöser sind, da hängt das Gesicht sowieso so ein bisschen wie bei Spike hier. Ihr kennt Spike, diesen Hund aus, ist das bei Tom und Jerry? Ich glaube sogar ja. Naja, egal. Man konnte das sehen, aber es war halt nicht so gravierend. Ja, und heute, es ist Samstag, merke ich eigentlich fast überhaupt nichts mehr. Ab und zu piekst es dann nochmal so ein bisschen da drin. Aber das ist auch schon alles. Wunde sieht gut aus. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Also scheint das so wunderbar geklappt zu haben. Jetzt habe ich einen Termin nächste Woche. Der ist optional, also sollte es keine Probleme geben, muss ich da nicht zwangsweise hin. Er würde da wahrscheinlich auch nur ein oder zwei Fäden ziehen von den, weiß ich nicht, sechs oder sieben, die er da gesetzt hat. Und die große Kontrolle ist dann in 2 Wochen und dann könnte ich euch was Neues erzählen. Aber von der Prognose her ist es eben so, dass das jetzt einheilen muss. Das Einheilen dauert circa 3 Monate, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe. Und dann wird die Sache wieder eröffnet, dann wird der Implantatkopf draufgesetzt, also auf im Endeffekt den Dübel kommt dann oben etwas drauf. Und wenn das dann verheilt ist, wird da dann letztendlich die Krone drauf montiert. Und das macht dann der Zahnarzt. Ja, so sieht's aus. Insofern dauert es noch eine Weile und ich denke, die nächsten Infos gibt's dann wir haben jetzt August, September, Oktober, November, also irgendwann im November. Ich denke, nach der Ersatz-Nordseetaufe, nach der Zeit in Nordfriesland und dann schauen wir mal, ob ich zu Weihnachten wieder an dieser Stelle anständig kauen kann. Ist ja dann über ein Jahr, dass die Lücke da ist. Aber voraussichtlich werde ich es euch berichten. ...2018 in Nordfriesland. Ein noch nicht ganz so dicker alter Mann macht nebst seiner Holden und K1 Urlaub und setzt nach Pellworm über. Dort leihen sie sich Fahrräder und umrunden die Insel. Jahre davor war es mal ein Fahrradleih auf Amrum oder Föhr im Rahmen einer Nordseetaufe. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und davor, tja, wenn ich's wüsste. Fakt ist, ich bin viel zu lange nicht mehr Rad gefahren. Nicht, weil ich kein Rad habe, aber zu fett, zu faul, zu unkonditioniert, motiviert den inneren Schweinehund nicht wirklich. Und weil sich das Hauptgewicht oberhalb des Sattels befindet, ist eine mangelhafte Muskulatur im Sattelbereich dem Fahrkomfort auch nicht gerade zuträglich. Da stirbt dann schon mal gern was ab und kribbelt. Überhaupt ist diese vornübergebeugte Mountainbiker-Haltung nichts für mich, wenngleich das Oberrohr verhindert, dass die Wampe zu weit durchhängt. Aber trotzdem knackt es immer im Vorbau, das heißt in dem Bereich, wo der Lenker angeschraubt ist, weil zu viel Gewicht auf dem Lenker und somit auch auf meinen Handgelenken lastet. Fazit: Radfahren wäre ja okay, aber wenn dann in einer aufrechten Haltung und mit Motorunterstützung. Deshalb spekulierte ich schon einige Jahre auf ein E-Bike, genauer ein Pedelec. Nicht, weil ich so versessen auf Sport bin, aber allein neulich zum Schützenfest wär's mir gelegen gekommen, zu Fuß für die Proklamation ins Dorf gehen, zu zeitaufwendig. Extra dafür das überhitzte Auto nehmen, Parkplatz suchen, nee, also keine Aufnahme. Mal eben im Nahbereich irgendwo etwas Atmo aufnehmen oder zum Dronieren auf den Hügel fahren. Fotos vom Sonnenuntergang machen, die Holde beim Joggen begleiten. Als Begleitfahrzeug mit Getränken, Häppchen, Handtuch und dabei etwas Bewegung und Fahrtwind haben und vielleicht sogar den einen oder anderen Muskelschwund ausbremsen. Ja, das hätte was. Zudem komme ich fast jeden Tag beim Fahrraddealer vorbei. Ich müsste nur reingehen. Meine Holde hat bereits ein Pedelec. Naja, es ist ein Erbstück und wie fein wäre es, mit ihr zusammen eine Tour machen zu können. Da saßen wir neulich auf der Terrasse und ich sagte, übermorgen gehe ich zum Fahrraddealer. Kommst du mit? Und die Holde, kriege ich auch eins? Ich, nö, du hast doch eins. Sie, dann nicht. Am nächsten Tag räumte ich den Raum, wo es zu stehen käme, auf, um gegebenenfalls Platz zu haben. Dafür rückte ich das Rad der Holden ein wenig zur Seite, wobei mir etwas komisch vorkam. Als ich genauer hinschaute, zum ersten Mal übrigens, sah ich auch was. Der Motor sitzt im Vorderrad. Ein Nabenmotor, what the fuck? Am nächsten Tag gingen wir gemeinsam zum Fahrraddealer. Beratung, Probefahrt und auf dem Heimweg strahlte meine Holde wie ein Honigkuchenpferd. Du ahnst es. Ja, willkommen in meinem neuen Podcast Plötzlich verarmt. Dafür haben wir jetzt Fahrräder. Dumm nur keinen Fahrradträger, um die Teile auch mal mitzunehmen. Es soll ja zum Beispiel im Bereich Geocaching diese Powertrails geben, die die meist mit Fahrrädern machen, die aber nicht direkt vor der Haustür sind. Auch im Urlaub hätten die Räder was so zum Deichradeln bei Gegenwind in Nordfriesland mit Packtaschen für Komodowarane und Regenklamotten. Dieses Jahr aber nicht mehr. Erstmal kleine Touren probieren, wieder sicher werden, die Gesäßmuskeln stählen und sparen. Trotzdem habe ich mal geguckt, was es an brauchbaren Trägern auf dem Markt gibt. Prompt ist mir einer eines renommierten Herstellers ins Auge gesprungen, der praktischerweise einfach zu falten sein soll. So könnte man ihn auch ohne Räder im Kofferraum transportieren und oder Platz sparen zu Hause oder in einer Ferienwohnung abstellen. Just dieses Thema hatte ich wenige Tage später auch bei meinem Friseur. Friseur, ihr kennt das, man redet über alles und jedes. Auch er hat mit diesem Einfach-Faltmodell geliebäugelt, aber ein Freund von ihm hatte sich das Teil bereits gekauft und ihm abgeraten. Angeblich sei es instabil und klappert, weswegen er es wieder verkauft und sich eine stabilere Version desselben Herstellers gekauft habe. Ich liebäugle nun mit einem Modell, was auch für fette, schwere Räder taugen soll. Wie der Herr so's Geschirr halt. Aber es gibt ja auch noch dich. Hast du ein E-Bike und einen Heckträger für die Anhängerkupplung? Falls ja, welchen und wie bist du damit zufrieden? Schreib mir oder sende mir einen Audiokommentar. Das würde mich echt freuen. Apropos freuen. Es geschah an einem Dienstag, genauer gesagt am 23.08.2022. Ich sitze mit meiner Holden auf der Terrasse in Erwartung des Abendessens. Die Wärme ist gerade so erträglich und in wenigen Minuten wird der Herd piepsen, weil das Essen fertig ist. »Du hast die Karte gesehen?« fragt meine Holde. »Welche Karte?« »Na, die, die im Flur lag.« »Da lag nur die Zeitung für K2. Und da drauf liegt eine Karte aus Husum.« »Husum? Da gibt's nicht viele, denke ich, während ich ins Haus gehe, um die Karte zu sichten.« Aber da war Deichpott, die werden doch nicht. Doch sie haben nämlich mir eine Pottkarte geschickt, mit einer Menge Namen drauf, nämlich Hashtag Pottkarte, viele Grüße vom Deichpott aus Husum, von Inga, Jan, Dani, Jörn, Manu, Christoph, Biene, Vera, Ramonster, Gesche, Lexi, Kirsten, Rüdiger, Akadi, Kadi, Dani, Mother of Nadine, Marcel und einige andere, deren Namen ich leider nicht lesen kann. Entschuldigung, dennoch. Vielen Dank dafür. Eine vollkommen unerwartete Überraschung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und nu, naja, nicht ganz. Noch hängt sie nicht im Keller, noch habe ich sie hier in der Hand. Und ja, aber bald, gleich, hängt sie im Keller, bei den anderen, über dem Hauptmonitor, wo ich sie jeden Tag sehe. Ach. Und mit dieser Bombenfreude endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 104 vom 25.08.2022. Ich danke fürs Zuhören, für die Karte, bleibt gesund und mir gewogen.